laut, ich reiß die Fenster auf. Wir lassen das Leben rein, die Sonne kommt grad raus. Die Welt dreht sich für dich und mich, doch heut geht's um uns zwei. Wir fühlen uns so leicht und umarmen die Liebe mit dir. Ist unser Tag, der perfekte Tag, der allerbeste Augenblick, denn jedes Wunder wird auf einmal wahr. Das ist unser Tag. Willst du wissen, ob ich glücklich bin? Unser Tag.